Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 5. Eine Nacht unter Elben. Frodo und seine Gefährten hatten sich neben die Elben gesetzt und unter ihrem Getuschel waren sie schläfrig geworden. Unten im Tal waren die Lichter erloschen, Pippin war eingeschlafen und hatte seinen Kopf auf ein grünes Grashügelchen gebettet. Fern, noch im Osten, stand Remirath, das Siebengestirn, und langsam stieg der rote Borgil über dem Nebel empor, leuchtend wie ein feuriger Edelstein. Dann wurde durch ein Umspringen des Windes der ganze Nebel wie ein Schleier fortgezogen und über dem Rand der Welt erschien der Streiter des Himmels, Menelvagor, mit seinem schimmernden Schwertgehänge. Plötzlich flammte unter den Bäumen ein Feuer auf, das einen roten Schein warf. Kommt! Wacht auf, ihr Hobbits! Jetzt ist die Zeit für Unterhaltung und Fröhlichkeit! Seht doch, eine Halle und mitten darin ein Feuer. Oh. Und Becher und Teller und volle Schüsseln. Sam, vorhin war da doch nur Gras. Am südlichen Ende der Lichtung erstreckte sich der Rasen bis in den Wald hinein und bildete gleichsam den grünen Boden einer geräumigen, von den Ästen der Bäume überdachten Halle. Ihre hohen Stämme standen ringsum wie Säulen. In der Mitte flackerte ein Feuer, an den Baumsäulen brannten Fackeln und verbreiteten ein silbrig, goldenes Licht. Die Elben saßen ums Feuer auf dem Gras oder auf den glatten, runden Sägeflächen alter Baumstümpfe. Einige gingen mit Bechern hin und her und schenkten Getränke ein. Andere brachten Speisen auf vollen Tellern und Schüsseln. Pippin konnte sich später kaum an das Essen und Trinken erinnern, denn er war so erfüllt von dem Leuchten auf den Gesichtern der Elben und dem Klang so vielfältiger und schöner Stimmen, dass er sich wie in einem Wachtraum vorkam. Aber er erinnerte sich, dass es wohlschmeckendes Brot gab und Früchte, süß wie wilde Beeren und schmackhafter als in Gärten gezogenes Obst. Er leerte einen Becher, gefüllt mit einem duftenden Getränk, kühl wie eine klare Quelle, golden wie ein Sommernachmittag. Sam konnte niemals mit Worten beschreiben und auch nicht sich selbst deutlich erklären, was er in jener Nacht dachte und fühlte, obwohl es ihm im Gedächtnis blieb, als eines der wichtigsten Ereignisse seines Lebens. Herr, wenn ich solche Äpfel ziehen könnte, dann würde ich mich einen Gärtner nennen. An was denkst du jetzt, Herr Frodo? An Gandalf. Er brach so schnell auf, hatte etwas gehört, das ihn beunruhigte, aber ich weiß nicht, was es war. Vielleicht hätten wir auf ihn warten sollen. Ich habe so lange nichts von ihm gehört. Sam aber war mit seinen Gedanken vom Zauber dieser Nacht schon wieder weit fortgetragen worden. Und Frodo wandte sich Gildor zu, der in der Nähe allein saß, während die anderen Elben die alten Lieder sangen. Sag mir, Gildor, hast du Bilbo jemals gesehen, seit er uns verließ? Ja. Zweimal. An eben dieser Stelle sagte er uns Lebewohl. Du erzählst mir nichts über dich, Frodo. Aber ein wenig weiß ich bereits. Und mehr kann ich in deinem Gesicht lesen oder in deinen Gedanken. Du verlässt Auenland. Und doch zweifelst du, ob du finden wirst, was du suchst, oder vollbringen kannst, was du vorhast, und ob du jemals zurückkehren wirst. Ist es nicht so? So ist es. Aber ich glaubte, mein Weggehen sei ein Geheimnis, das nur Gandalf kannte. Der Feind wird das Geheimnis von uns nicht erfahren. Der Feind? Dann weißt du es. Ich weiß nicht, aus welchem Grund dich der Feind verfolgt. Aber ich sehe, dass er es tut. Und ich warne dich. Denn Gefahren liegen jetzt vor dir und hinter dir und auf allen Seiten. Du meinst die Reiter. Ich fürchtete, dass sie Diener des Feindes seien. Wer sind die schwarzen Reiter? Hat Gandalf dir nichts gesagt? Nichts, nichts über solche Wesen. Dann steht es mir wohl nicht an, mehr zu sagen, damit Furcht dich nicht von deinem Weg abhält. Aber eile dich. Halte dich nicht auf. Kehre vor allem nicht um. Das Auenland ist nicht länger ein Schutz für dich. Ich wusste, dass Gefahren vor mir liegen. Aber ich erwartete nicht, dass sie mir schon im eigenen Land begegnen würden. Die weite Welt erstreckt sich rings um euch. Ihr Hobbits könnt euch absperren, doch ihr könnt sie nicht für immer aussperren. Ich weiß. Und doch schien das Auenland mir immer so sicher und vertraut. Was kann ich tun? Mein Plan war, das Auenland heimlich zu verlassen und nach Bruchtal zu gehen. Aber jetzt werde ich schon verfolgt, ehe ich nach Bockland komme. Halte fest an deinem Plan. Aber wenn du einen eindeutigeren Rat haben willst, frage Gandalf. Ich kenne den Grund für deine Flucht nicht. Daher weiß ich nicht, mit welchen Mitteln dich deine Verfolger angreifen werden. Ich erwarte Gandalf schon seit vielen Tagen. Er kommt nicht und ich mache mir Sorgen, ob ich auf ihn warten soll. Wenn Gandalf sich verspätet, bedeutet das nichts Gutes. Aber es heißt auch, misch dich nicht in die Angelegenheiten von Zauberern ein, denn die sind schwierig und rasch erzürnt. Die Entscheidung liegt bei dir, zu gehen oder zu warten. Und es heißt auch, frage nicht die Elben um Rat, denn sie werden sowohl Ja als auch Nein sagen. Ist es so? Elben geben selten unvorsichtige Ratschläge. Denn Ratschläge sind eine gefährliche Gabe, selbst von den Weisen an die Weisen. Und alle Wege mögen in die Irre führen. Ich bin dir zutiefst dankbar, aber... Um der Freundschaft willen werde ich dir Rat geben. Geh ohne zu säumen. Und wenn Gandalf nicht kommt, ehe du aufbrichst, dann geh nicht allein. Nimm dir Freunde mit, die vertrauenswürdig und willig sind. Und flieh die schwarzen Reiter. Sprich kein Wort mit ihnen. Sie sind tödlich. Frage mich nicht mehr. Aber mein Herz sagt mir, dass du, Frodo, Drogos Sohn, ehe alles zu Ende ist, mehr von diesen grausamen Wesen wissen wirst als Gildor Inglorion. Möge Elbereth dich beschützen. Aber ich brauche Mut. Wo soll ich den finden? Mut kann man ganz unerwartet finden. Sei guter Hoffnung. Und schlafe jetzt. Am Morgen werden wir fort sein. Aber wir werden Botschaften durch die Lande schicken. Die wandernden Gefährten sollen von deiner Fahrt wissen. Und jene, die die Macht haben, Gutes zu tun, sollen auf der Hut sein. Ich nenne dich Elbenfreund. Und möge das Ende deines Wegs unter einem guten Stern stehen. Selten haben wir so viele Freude an Fremden gehabt. Selten haben wir so viel Freude an Fremden gehabt. Elbenfreund Frodo. Ich will jetzt schlafen. Geh ohne zu säumen, Frodo. Und wenn Gandalf nicht kommt, dann geh nicht allein. Nimm dir Freunde mit, Frodo. Nein, ich könnte es nicht. Es ist gut, solange ich durchs Auenland mit ihnen wandere. Hungrig und müde, aber immer ein gutes Essen und ein Bett in Aussicht. Und flieh die schwarzen Reiter. Sprich kein Wort mit ihnen. Sie sind der Tod. Nimm dir Freunde mit, Frodo. Vertrauenswürdige und willige Freunde. Aber sie in die Verbannung mitnehmen? Nein. Die Erbschaft ist mein. Elbenfreund, Frodo. Das ist mein Rat. Die Erbschaft ist mein allein. Schlaf, Frodo. Schlaf. Selten haben wir so viel Freude an Fremden gehabt. Schlaf, Elbenfreund. Schlaf. Am Morgen wachte Frodo erfrischt auf. Er lag in einer Laube, die aus einem lebenden Baum bestand und aus Zweigen, die miteinander verflochten waren und bis zum Boden reichten. Sein Bett war aus Farn und Gras, tief und weich und seltsam duftend. Die Sonne schien durch die säuselnden Blätter, die auch jetzt noch in der zweiten Septemberhälfte grün waren. Er sprang auf und ging hinaus. Sam saß im Gras. Pippin stand und beobachtete den Himmel und das Wetter. Von den Elben war keine Spur mehr zu sehen. Komm, Frodo, frühstücken! Sie haben uns Früchte und einen Trunk dagelassen und Brot. Schmeckt alles ganz wunderbar. Also ich wollte ja gar nichts übrig lassen, aber Sam bestand darauf. Iss, Herr, und trink. Hast du von Gildor etwas über den schwarzen Reiter erfahren? Nicht viel, nur Andeutungen und Rätsel. Und hast du ihn wegen des Schnüffelns gefragt? Darüber haben wir nicht gesprochen. Das hättest du aber tun sollen. In dem Fall, Pippin, bin ich sicher, dass Gildor es abgelehnt hätte, das zu erklären. Jetzt hör auf zu fragen, während ich esse. Ich will denken. Du lieber Himmel, beim Frühstück, da werde ich mich mal lieber bewegen. Aus Frodos Herzen hatte der strahlende Morgen die Angst vor den Verfolgern nicht bannen können. Sam, ich verlasse das Auenland, sobald ich nur kann. Ich bin sogar entschlossen, nicht einen Tag in Bockenburg zu bleiben, wenn es irgend geht. Sehr gut, Herr. Hast du denn immer noch vor, mit mir zu kommen? Ja. Sam, es wird sehr gefährlich werden. Es ist schon jetzt gefährlich. Höchstwahrscheinlich wird keiner von uns zurückkommen. Wenn du nicht zurückkommst, Herr, dann auch ich nicht. Das ist gewiss. Lass ihn nicht im Stich, haben sie zu mir gesagt. Ihn im Stich lassen, habe ich gesagt, ich denke gar nicht daran. Ich gehe mit ihm und wenn er auf den Mond steigt. Und wenn einer von diesen schwarzen Reitern ihn aufzuhalten versucht, dann bekommt er es mit Sam Gamgee zu tun. Da haben sie gelacht. Wer sind sie? Wovon redest du eigentlich? Die Elben, Herr. Wir haben uns letzte Nacht ein wenig unterhalten. Und sie schienen zu wissen, dass du fortgehst. Und deshalb fand ich es zwecklos, es zu leugnen. Ein wundervolles Volk, diese Elben, Herr. Wundervoll. Wirklich. Ja, das sind sie. Sie sind ganz anders, als ich erwartet hatte. So alt und jung. Und so fröhlich und traurig. Gewissermaßen. Frodo sah seinen alten Sam verblüfft an. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber nach der letzten Nacht komme ich mir verändert vor. Ich merke es. Ich scheine in gewisser Weise vorauszusehen. Ich weiß, dass wir einen langen Weg gehen werden in die Dunkelheit. Aber ich weiß, dass ich nicht umkehren kann. Ich habe noch etwas zu tun, ehe alles vorbei ist. Und das liegt vor mir. Nicht im Auenland. Ich muss es durchschauen, Herr. Wenn du mich verstehst. Nicht ganz. Aber ich verstehe, dass Gandalf mir einen guten Gefährten ausgesucht hat. Ich bin einverstanden. Wir gehen zusammen. Pippin? Bin ja schon da! Alles fertig zum Aufbruch? Wir müssen sofort los. Wir haben lange geschlafen und haben noch viele Meilen vor uns. Ja. Und welchen Weg gehen wir, wenn ich fragen darf? Geradewegs durchs Land. Ich mache nicht den Umweg zurück zur Straße, wo wir gestern Abend abgebogen sind. Frodo, dann müssten wir fliegen. In diesem Land kann man doch nicht geradewegs zu Fuß gehen. Es gibt doch Sümpfe und viele andere Hindernisse. Wenn du dich sorgst wegen der schwarzen Reiter, dann sehe ich nicht ein, warum es schlimmer sein soll, sie auf der Straße zu treffen, als im Wald oder auf dem Feld. In Wäldern und Feldern ist es weniger leicht, dich zu finden. Und wenn angenommen wird, dass du auf der Straße bist, dann besteht einige Aussicht, dass auf der Straße nach dir gesucht wird und nicht abseits von ihr. Na schön, ich folge dir in jeden Sumpf und Graben. Aber es wird hart. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, vor Sonnenuntergang noch im goldenen Barschen in Stock einzukehren. Oh, das beste Bier im ganzen Ostviertel wird dort ausgeschenkt. Da hörst du es, Frodo. Wirtshäuser kosten nur Zeit. Und vom goldenen Barschen müssen wir dich um jeden Preis fernhalten. Was meinst du, Sam? Ich gehe mit dir, Herr. Aber ums Bier tut es mir schon leid. Na, mir doch auch. Also, auf, Freunde, es geht los. Es war schon fast so warm wie am Tag zuvor. Aber Wolken zogen von Westen herauf. Es sah nach Regen aus. Die Hobbits kletterten eine steile grüne Böschung hinunter und verschwanden unten zwischen den dicken Bäumen. Schätze, in Luftlinie werden es 18 Meilen sein. Wenn es nur nicht regnet. Das Gebüsch wurde immer dichter und Pfade gab es nicht. Als sie am Grunde des Tobels anlangten, fanden sie einen Bach, dessen steiles und glitschiges Ufer von Brombeeren überwuchert war. Der Bach kreuzte ihre Marschrichtung und sie hielten erschöpft inne. Der ist zu breit für einen schlechten Weitspringer. Aber versuchen will ich's. Pippin, hör auf! Du wirst hineinfallen! Still, Herr. Sieh. Sam deutete zurück. Durch eine Lücke zwischen den Bäumen konnte man den Gipfel des grünen Steilhangs sehen, den sie heruntergekommen waren. Dort, Herr, weiter links. Alle schauten in die gewiesene Richtung und erstarrten. Auf dem Grat, hoch über ihnen, sahen sie gegen den Himmel ein Pferd. Neben ihm bückte sich eine schwarze Gestalt. Kommt, in Deckung. Das war knapp. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er versuchen wird, sein Pferd den Steilhang hinunterzubringen. Aber er weiß, dass wir dort heruntergekommen sind. Dann lasst uns weitergehen. Das war nicht so einfach. Sie hatten Rucksäcke zu tragen und die Büsche und Brombeeren ließen sie nur widerwillig durch. Die Bergkette hinter ihnen schnitt sie vom Wind ab und die Luft war still und stickig. Als sie schließlich ihren Weg ins offenere Gelände gebahnt hatten, waren sie erhitzt und müde und sehr verkratzt. Und außerdem wussten sie nicht, in welche Richtung sie eigentlich gingen. Die Ufer des Bachs wurden niedriger, als er die Ebene erreichte, und breiter und seichter. Das ist doch der Stockbach. Wir müssen hinüber und uns nach rechts halten. Es regnet, ich habe einen Tropfen gespürt. Ich auch. Na dann, gute Nacht. Ich gehe voraus. Passt auf und rutscht bloß nicht aus. Nicht nur ihre Füße wurden jetzt nass, denn es begann in Strömen zu regnen. Auf der anderen Seite des Bachs musste eine binsenbestandene Ebene überquert werden. Dann kam ein dichter Eichenwald, der sie schützend aufnahm. Hey! Ich hoffe, wir haben uns nicht zu sehr nach Süden gehalten. Und laufen nicht etwa längs durch diesen Wald. Er ist doch nicht so breit. Nicht mehr als eine Meile, denke ich. Eigentlich müssen wir längst durch sein. Sie gingen weiter. Die Sonne kam durch und der Regen ließ nach. Mittag war schon vorbei und sie fanden, es sei höchste Zeit für eine Mahlzeit. Unter einer Ulme hielten sie an und nahmen die Rucksäcke von den Schultern. Hier war es trocken geblieben und froh darüber begannen sie zu essen. Bald entdeckten sie, dass die Elben ihre Wasserflaschen mit einem klaren Getränk von blassgoldener Farbe gefüllt hatten. Es duftete wie Honig und war wunderbar erfrischend. Sehr bald lachten sie wieder und scherten sich keinen Deut mehr um Brombeerkratzer und schwarze Reiter. Alle drei lehnten mit dem Rücken gegen den mächtigen Ulmenstamm und sie schlossen die Augen und begannen zu summen und dann leise zu singen. An die Buttel geh, heil dein Herz, ertränk dein Weh. Falle Regen oder Schnee, Meilen, Meilen, Meilen, Meilen geh. Doch unterm Baume, da werd ich ruhen, Wolken zählen und nichts mehr tun. Was war das? Wenn es ein Vogel war, dann jedenfalls einer, den ich noch nie im Auenland gehört habe. Es war kein Vogel. Es war ein Ruf oder Signal. Es wurden Wörter geschrien, obwohl ich sie nicht verstehen konnte. Aber kein Hobbit hat solch eine Stimme.